Die Region Donetsk ist schwer umkämpft. Die Ukrainer halten noch etwa ein Fünftel des Territoriums. Nach längerer Pause verhandeln Moskau und Kiew inzwischen wieder über einen Weg zur Beendigung des Krieges. Russland fordert dabei für ein Ende der seit mehr als 4 Jahren andauernden Kampfhandlungen den Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus Donetsk. Kiew lehnt diese Forderung ab. US-Rüstungsunternehmen haben nach Angaben von Präsident Trump zugestimmt, die Produktion von Waffen zu steigern. Nach einem Treffen mit Vertretern großer US-Rüstungskonzerne teilte Trump auf seiner Plattform Truth Social mit, dass sie zugesagt hätten, die Produktion hochentwickelter Waffen zu vervierfachen. Dabei blieb allerdings unklar, auf welche Waffen er sich genau bezog und bis wann und wie die Produktionssteigerung in der Praxis umgesetzt werden soll. Hintergrund sind Sorgen in der US-Regierung, durch den Iran-Krieg könnten sich die Waffenlager rasant leeren. Laut dem US-Sender NBC hat ein Regierungsvertreter diese Woche in Gesprächen im Kongress angedeutet, Trump könne ein Gesetz aus dem Kalten Krieg nutzen, um die Waffenproduktion anzukurbeln. Offenbar setzt er nun zunächst auf freiwillige Schritte der Rüstungsindustrie. Russland liefert dem Iran, Medienberichten zufolge, Informationen über mögliche Ziele und Standorte von US-Streitkräften im Nahen Osten. Teheran werde von Moskau unter anderem mit Bewegungsdaten von amerikanischen Truppen, Schiffen und Flugzeugen versorgt, berichteten mehrere US-Medien, unter Berufung auf 2 Personen, die mit Geheimdiensterkenntnissen vertraut seien. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses Levitt erklärte, ob Russland derlei Informationen weitergebe oder nicht, mache für den Kriegsverlauf keinen Unterschied. Der Iran sei bereits erheblich geschwächt. Kreml-Sprecher Peskow hatte gestern auf die Frage nach einer möglichen militärischen Unterstützung für den Iran geantwortet, es habe bisher keine entsprechende Anfrage gegeben. Bundeskanzler Merz hat dafür plädiert, die Rentenhöhe künftig nicht an einem festen Renteneintrittsalter zu orientieren, sondern an der Zahl der gearbeiteten Jahre. Es gehe weniger um die Frage, ob jemand mit 61, 65 oder 68 Jahren in den Ruhestand gehe, sagte der CDU-Vorsitzende am Abend auf einer Wahlveranstaltung der CDU Baden-Württemberg in Ravensburg. Es gehe darum, wann jemand in den Beruf gestartet sei und wie lange er gearbeitet habe. Der Kanzler pochte zudem auf umfassende Sozialreformen noch in diesem Jahr. Dann sei die Hälfte der Legislaturperiode vorbei und erfahrungsgemäß seien in der 2. Hälfte der Wahlperiode Reformen weniger wahrscheinlich, sagte Merz. In Baden-Württemberg finden am morgigen Sonntag Landtagswahlen statt. Nach Australien verbietet auch Indonesien die Nutzung sogenannter sozialer Medien für Jugendliche unter 16 Jahren. Digitalministerin Hafid unterzeichnete eine entsprechende Anordnung, die ab Ende März schrittweise umgesetzt werden soll. Betroffen sind unter anderem die Plattformen YouTube, TikTok, Facebook, Instagram und X. Unter 16-Jährige können sich dort dann keine Nutzerkonten mehr anlegen, bereits bestehende Konten werden gesperrt. Hafid erklärte, Kinder seien durch die sozialen Medien zunehmend Pornografie, Cybermobbing und Suchtverhalten ausgesetzt. Das Verbot helfe den Eltern, die bisher allein gegen die Macht der Algorithmen kämpfen mussten. Im Dezember hatte Australien als weltweit erstes Land ein Social-Media-Verbot unter 16 Jahren beschlossen. Staaten wie Frankreich und Dänemark haben ähnliche Schritte in die Wege geleitet. Im Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga hat Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach mit 4:1 gewonnen. Das Wetter. In der Nacht im Nordwesten, später auch im Norden, Bewölkungszunahme, aber trocken. Sonst meist klar im Verlauf, vor allem im Süden, lokale Nebelfelder, Tiefstwerte 6 bis minus 4 Grad. Am Tage im Norden zeitweilig stärker bewölkt, regional etwas Regen, sonst nur wenige Wolken und trocken, eingetrübter Sonnenschein, Temperaturen 7 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die 2. von 3 Stunden der Langen Nacht über Maria Sibylla Merian, Künstlerin, Naturforscherin, Weltreisende. Eine Sendung von Halina Dürschka. Musik.